Zu Ehren der Atomwissenschaftler und Techniker, die den Wasserstoff momentest, ein großes erfreuliches Ereignis in der Nationalgeschichte, erfolgreich durchführten, gaben das Zentralkomitee und die Zentrale Militärkommission der Partei der Arbeit Koreas ein festliches Bankett. Genosse Kim Jong-un nahm am Bankett teil. Zum Bankett wurden die Personen eingeladen, die zum erfolgreichen Test an der Wasserstoffbombe beitrugen, mit der die interkontinentale ballistische Rakete beladen werden kann. Im Bankettsaal vom Haus Mongdan schritt Kim Jong-un mit ihnen die Ehrenformation der Land-, See-, Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee und der Roten Arbeiter- und Bauernwehr ab. Auf dem Bankett hielt der stellvertretende Vorsitzende des Südka der Partei der Arbeit Koreas, Ri Man-gun, eine Gratulationsansprache. Im Auftrag vom obersten Befehlshaber der Atomstreitkräfte der Republik, Kim Jong-un, gratulierte der Redner den Helden, die durch den gelungenen Wasserstoffmomentest einen großen Beitrag dazu leisteten, die vom 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas gesetzten Ziele in der Schlussphase für die Vervollkommnung der staatlichen Atomstreitkräfte zu erreichen, von ganzem Herzen. Weiter unterstrich er, die Angehörigen des nuklearen Stoßtrupps, die für die konsequente Durchsetzung des Befehls der Partei ihre Jugend, ihr Leben und sogar das Glück ihrer einträchtigen Familien geopfert hätten, ohne auf irgendwelche Ehren oder Anerkennung zu warten, seien die wahren Patrioten und unbekannten verdienstvollen Personen, die im ganzen Land Respekt genießen sollen. Es gäbe nur wenige, die die konkreten Tatsachen über die aufopferungsvollen Anstrengungen der Atomwissenschaftler und ihre Verdienste kennen. Aber die Partei kenne sich in ihren Heldentaten, die den anderen unbekannt seien, in allen Einzelheiten aus und schätze diese hoch ein. In der Welt gäbe es viele Menschen, die in der Rüstungsindustrie tätig seien. Aber die Atomentwickler der DVRK seien die beispiellosen Glückspilze, die dank der besonderen Versorgung und Aufmerksamkeit des Staatsführers die größte Ehre und das größte Glück genießen und ein sinnvolles Leben führen. Die Wasserstoffbombe der DVRK, die die größte Explosionskraft habe, sei die Wasserstoffbombe von Genossen Kim Jong-un und die Thermonuklearbombe der Partei der Arbeit Koreas, die von seiner glühenden Liebe zur Heimat und Volk zeuge. Die Partei bringe den Rüstungswissenschaftlern, die der Heimat und Revolution unwandelbare Treue halten, großes Vertrauen entgegen und entwerfe die glänzende Zukunft eines starken sozialistischen Staates. Die Atomentwickler sollen mit dem Geist zur todesmutigen Verteidigung des Südka der Partei der Arbeit Koreas den Kampf in der Schlussphase für die Vervollkommnung der staatlichen Atomstreitkräfte noch energischer führen und die entwickeltesten Atomsprengköpfe in der Welt in den Waffenlagern der obersten Kommandantur anhäufen, mit denen man die Feinde militärisch bezwingen könne. Auf dem Bankett hielt Kim Jong-un eine bedeutsame Rede. Er schätzte die Großtaten der Atomentwickler hoch, die die vom 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas gestellte Aufgabe, je nach den Zweigen, am würdevollsten realistisch durchgesetzt hatten und stattete ihnen in Vertretung der Partei und des Staates erneut einen Dank ab. Weiter sprach er wie folgt. Genosse Kim Jong-il, der mit dem Aufbau der Atomstreitkräfte der DVRK begonnen und diesen siegreich geleitet hatte, hätte sich sehr gefreut, wenn er die Siegesbotschaft von heute erfahren hätte. Diesmalige Explosion der Wasserstoffbombe ist ein großer Sieg der Koreaner, den diese in der harten Zeit trotz aller Schwierigkeiten unter Blutopfern errungen haben. Alle Bereiche und Einheiten sollen den Atomentwicklern, die an der Spitze die Beschlüsse des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas durchsetzen, in ihrem Kampfgeist und Stil nacheifern. Im Kampf für die Erreichung der Ziele in der Schlussphase für die Vervollkommnung der staatlichen Atomstreitkräfte sollen die Wissenschaftler und Techniker der Rüstungsindustrie den Kurs der Partei auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte treu unterstützen und die wissenschaftliche Forschungsarbeit für die Verstärkung der auf die Selbstverteidigung gerichteten nuklearen Abschreckungskraft tatkräftiger durchführen. Dank der von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il geschaffenen soliden Basis der selbstständigen Wirtschaft, der großen Formation der talentierten Wissenschaftler, der Armee und Bevölkerung, die mit dem revolutionären Geist von Baekdu ausgerüstet sind, und der Kampftradition des Schaffens aus eigener Kraft wird die koreanische Revolution letzten Endes sicher triumphieren. Die zuverlässigen Atomentwickler der Partei sollen sich stets im Kampfgeist, den Wasserstoffbombentest, ein großes erfreuliches Ereignis in der Nationalgeschichte erfolgreich durchgeführt zu haben, größere Mühe geben und noch größere Siege erringen. Das Bankett verlief im hohen revolutionären Elan der Teilnehmer dazu, die Führung von Genossen Kim Jong-un treu zu unterstützen, den Kampf für die Forschungsprojekte in der Schlussphase für die Vervollkommnung der staatlichen Atomstreitkräfte glänzend abzuschließen und dadurch mit den stärksten Atombomben in der Welt die Partei und Revolution zuverlässig zu verteidigen. Beim Bankett waren Hwang Byung-soo, Park Bong-ju, Chae Ryong-hae und weitere Funktionäre der Partei, des Staates und der Armee zugegen.